Zuerst wollte Raskolnikow ihr den Platz in der Ecke des Divans anbieten, wo Sosimow gesessen hatte. Aber da fiel ihm ein, dass dieses Schlafsofa ein zu vertrauter Platz war und ihm als Bett diente, und er beeilte sich, ihr den Stuhl Rasumichins anzubieten. »Und du, setz dich hierher«, sagte er zu Rasumichin und wies ihn in die Ecke, wo Sosimow gesessen hatte. Sonja setzte sich, fast zitternd vor Furcht, und blickte schüchtern auf die beiden Damen. Man sah, dass sie selbst nicht begriff, wie sie sich getraute, sich neben sie hinzusetzen. Als es ihr bewusst wurde, erschrak sie so, dass sie wieder aufstand und sich in völliger Verwirrung an Raskolnikow wandte. »Ich bin nur auf einen Augenblick gekommen. Verzeihen Sie, dass ich Sie gestört habe«, sagte sie stockend. »Ich komme im Auftrag von Katharina Iwanowna. Sie hatte sonst niemanden, den sie hätte schicken können. Und Katharina Iwanowna lässt Sie sehr bitten, zur Totenmesse morgen früh zu kommen, nach dem Gottesdienst, auf dem Mitrofanjewschen Friedhof. Und nachher bei uns, bei ihr, zum Essen, ihr die Ehre zu erweisen, lässt sie bitten.« Sie stockte und verstummte. »Ich will es unbedingt zu ermöglichen versuchen, unbedingt«, antwortete Raskolnikow, der sich gleichfalls erhoben hatte, ebenso stockte und nicht weiter wusste. »Bitte, tun Sie mir den Gefallen, setzen Sie sich«, sagte er plötzlich. »Ich möchte Sie noch einiges fragen. Bitte, Sie haben es vielleicht eilig, tun Sie mir aber den Gefallen und schenken Sie mir noch 2 Minuten.« Und er schob ihr den Stuhl hin. Sonja setzte sich abermals und wieder warf sie schüchtern und verstört einen schnellen Blick auf die beiden Damen und wieder senkte sie sogleich die Augen. Das bleiche Gesicht Raskolnikows errötete. Er schien wie umgewandelt. Seine Augen blitzten. »Mama«, sagte er fest und nachdrücklich, »das ist Sofia Semjonowna Marmeladowa, die Tochter des verunglückten Herrn Marmeladow, der gestern vor meinen Augen überfahren wurde, wie ich Ihnen schon erzählt habe.« Pulcheria Alexandrowna blickte Sonja an und kniff ein wenig die Augen zusammen. Trotz ihrer Verlegenheit vor dem festen und herausfordernden Blick Rodjas konnte sie sich dieses Vergnügen doch nicht versagen. Dunetschka sah ernst und unverwandt dem armen Mädchen gerade ins Gesicht und betrachtete sie verwundert. Als Sonja diese Vorstellung hörte, wollte sie beinahe wieder aufblicken, wurde aber noch verlegener als zuvor.